Ich weiß nicht, was tun. Das Gefühl, mitten in einem Albtraum gelandet zu sein. Ich begreife nichts. Ich blicke in diese Landschaft und unter all dem herrlichen Lavendel und Thymian wimmelt es von Ungeziefer. Du glaubst, den Duft der Pinien zu riechen und die Zikaden zu hören. Aber es ist ein Geschmack vom Blut, den du im Mund hast. Es ist der Hass, der einen hier verfolgt. Monsieur Bernard Lanterne. Sie sind durch Los zum Geschworenen bestimmt worden. Der Prozess findet am kommenden 18. April statt. Angeklagt ist Jules Lesdiguières, Geschäftsmann in Saint-François des Mordes an Victor Dreyfus. Sie werden ersucht, sich am besagten Tag in Toulon in der Justizbehörde einzufinden. Das ihnen zustehende Tagegeld sowie die Aufwandsentschädigung belaufen sich gemäß den gültigen Sätzen auf 110 Francs pro Tag. Der Präfekt der Region. Stromausfall. Seltsam. Ist da wer? Wir sind drei. Du bist allein. Verdammt allein, Mann. Wir haben dich gewarnt. Das ist Hausfriedensbruch. Wir brechen dir ein paar Knochen. Leider. Weil du ein Verrecker bist! Ich hab doch nur... So gut ich... Ja. Fertig machen. Weil du eine Sau bist. Eine Verrätersau. Nein! Nein! Das bitte nicht! Bitte nicht! Doch. Ich stech dich ab! Bellende Hunde beißen. Von Maud Tabaschnik. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Edwin Ortmann. Regie Martin Zülker. Der Ermordete war mein Freund, Fanny. Bertrand, du kommst hier einfach so reingeschneit mit dieser Geschichte und wir haben uns 18 Jahre lang nicht gesehen. Erinnerst du dich noch an die Demos, die wir früher organisiert haben? Wir waren Studenten, die Zeiten ändern sich. Du bist sicher verheiratet, hast 2 oder 3 Kinder, oder? Ein Kind bloß. Fanny, du bist die Einzige, die mir jetzt noch helfen kann. Ich bin die falsche Adresse, Bertrand. Es geht um Mord. Um 2 Morde. Erst der Steuerfahnder, weil er diesen Faschus auf ihre Betrügereien kam. Dann Bernard, nur weil er Geschworener war und weil sie den Mörder des Steuerfahnders zu 12 Jahren verknackten. Und was soll ich da machen? Du bist spitz in deinem Beruf, Fanny. Ich habe im Matin deine Artikel gelesen. Naja, ich weiß nicht. Jetzt pass mal auf. Ein Steuerfahnder namens Victor Dreyfus lässt 2 Typen von diesem GCIF auffliegen. Plötzlich sind sie bankrott. Was für eine Schande. Und begehen Selbstmord. GCIF? Groupement des Commerçants Indépendants de France. So eine Vereinigung für Geschäftsleute. Frankreichweit. Sie weigern sich, Steuern zu zahlen. Und weil sie damit nicht durchkommen, hinterziehen sie auf Teufel komm raus. Das gefällt mir. Und alle unter einer Decke mit dem Mouvement National. Die haben bei uns im Süden bald die ganze Region im Griff. Und als den Mörder meines Freundes Lanterne haben sie jetzt einen Landstreicher aus dem Hut gezaubert. Hier, sind ein paar Fotos vom Tatort. Deinen Freund haben sie ja übel zugerichtet. Der Täter war kein Landstreicher. Es fehlte nichts im Haus, überhaupt nichts. Bernard hatte ein Herz aus Gold. Einem Landstreicher hätte er was zu essen gegeben. Also, was willst du von mir? Dass du der Sache nachgehst. Also jetzt mal langsam, Bertrand. Ich will nicht mehr die Welt verbessern. Und Detektivin bin ich schon gar nicht. Ich bin Journalistin. Aber das ist eine ganz heiße Geschichte. Bertrand, es ist nicht meine Geschichte. Fanny, jetzt wollen Sie mich fertig machen. Castelvar. 8000 Einwohner. Ein ganz normales südfranzösisches Städtchen mit Kirche, Café und Campingplatz. Hier wohnt also Bertrand. Schön, dass du gekommen bist, Fanny. Darf ich vorstellen, Odile, meine Frau. Jean. Salut. Jan, mein Sohn. Der kleine schläft. Oh, der ist sehr süß. Und wie war die Reise? Ganz in Ordnung. Das ist also dein Castel war. Marktplatz, Bistro, Apartan. Ist doch hübsch hier. Hübsch, hat sie gesagt. Hübsch. Hey, ich bin auch ganz hübsch, hübsch. Was sind denn die da? Bauernlümmel aus der Gegend. Sag mal, leiste mir mal eins von deinen Kätzchen. Es reicht. Bertrand, lass uns gehen. Chauvinisten. Mit einem Brett vorm Kopf. Wer nicht ihren Dialekt spricht, hat hier nichts zu suchen. Und seit die Rechten in den Rathäusern sitzen, haben diese Typen Oberwasser. Wieso zieht ihr nicht fort von hier? Weil wir hier gerackert haben. Die Ziegenfarm aufgebaut. Von den Ziegen und vom Käse leben wir. Bertrands Ziegenfarm liegt inmitten von Lavendelfeldern, umgeben von sanften Hügeln. Die Wohnküche ist rustikal, aber sehr gemütlich. Neuer Käse ist einsame Spitze. Der Wein kommt auch aus der Gegend. Nicht schlecht. Wenigstens etwas, was die hier können. Bertrand, wo sollen wir anfangen? An allen Ecken und Enden. Du musst nur die Augen aufmachen. Ach, er meint das nicht so, Fanny. Er ist mit den Nerven fertig. Wir haben Bernard sehr gern gehabt. Er war ein echt guter Typ. Aber jetzt, in dem Bewusstsein zu leben, dass seine Mörder frei hier rumlaufen und wahrscheinlich niemals zur Rechenschaft gezogen werden, das macht uns zu schaffen. Vermutungen oder habt ihr Beweise? Der Kleine ist todmüde. Ich bring ihn zu Bett. Gute Nacht, Mopti. Bis gleich. Der Landstreicher ist kein Mörder. Also, wo anfangen? Ich habe einen Kumpel bei der Polizei, Pierre Boutier. Er kommt aus Paris, wie du. Ja, das ist doch schon was. Was ist denn da draußen los? Mach das Licht aus! Hey, was soll das? Was willst du mit dem Gewehr? Licht aus! Voila, das Licht ist aus, mein Lieber. Aber wieso brüllst du mich so an? Was soll das Gewehr? Komm her, hier ans Fenster. Jetzt steigen sie aus. Wer sind diese Kerle? Sie fangen schon wieder an, Bertrand. Scheißtypen. Das sind ja... Molotow-Cocktails. Euch werde ich's zeigen. Munition, Odile. Ich brauche Munition. Wir wollten die Ziegenstelle anzünden. Zwei Büsche brennen. Los, wir müssen löschen. Boutier? Richtig. Bonjour. Fanny Walter, ich bin befreundet mit Bertrand. Ja, er hat mich informiert. Setzen Sie sich. Danke. Ein netter Gendarm. Verdammt braun gebrannt. Mit langen Wimpern. Sie haben die Leute hier offenbar schon etwas näher kennengelernt. Sie wissen, was sich gestern draußen bei den Dumonts abgespielt hat? Bertrand hat's mir erzählt. Und die Polizei, was wird sie tun? Nichts. Bertrand will keine Anzeige erstatten, weil er Angst um seine Familie hat. Ich habe ihm gesagt, er soll verkaufen, aber er ist ein Dickschädel. Außerdem kriegt er für das alte Gemäuer nicht viel, aber... Na. Nun... Was führt Sie zu mir? Was halten Sie von Bernard Lanternes Tod? Nun, wir haben einen Verdächtigen. Mit dem werden wir gleich eine Tatortbesichtigung machen. Aber der Landstreicher bringt nicht viel. Sie waren einer der Ersten, die am Tatort waren, nicht wahr? Sie wissen Bescheid. Schnelles Köpfchen, was? Und präzise, Lieutenant, und präzise. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wozu die Leute hier imstande sind. Davor dachte ich, Bertrand übertreibt, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich habe heute früh mit meinen Kollegen telefoniert. Mein Chef sagt, ich soll liefern. Man liefert hier nicht so gern. Nach Paris ist es zwar nur eine Flugstunde, trotzdem leben wir hier auf einem anderen Kontinent. Wer hat hier die Fäden in der Hand? Sie hätten ruhig anklopfen können, Kollege. Ich habe doch geklopft. Wusst ihr nicht, dass Sie beschäftigt sind? Wollte ihm bloß sagen, dass der Untersuchungsrichter jetzt da ist und dass wir zum Tatort fahren. Oh, pardon. Lieutenant Castor, mein Name. Bonjour. Händedruck wie ein feuchter Schwamm. Sie sind Fanny Walter, stimmt's? Überhaupt kein Bartwuchs. Sie sind gut informiert. Der Bourgeois hat Hormonprobleme. Das gehört zu meiner Arbeit. Lieutenant, ich komme mit. Sie auch? Deshalb bin ich da. Ah, der Landstreicher. Das ist er. Der Mörder? Das habe ich nicht gesagt. Er heißt Germain Letellier. Ein armes Würstchen. Er kapiert nichts von dem, was mit ihm passiert. Salut, Boutier. Salut, Castor. Salut. Bonjour, Mademoiselle. Ich bin der Bürgermeister. Darf ich fragen, wer Sie sind? Fanny Walter, Sonderkorrespondentin vom Matin. Sonderkorrespondentin? Ja, im Mordfall Bernard Lanterne. Der arme Lehrer, tja. Und Paris kommt zu uns. Was für eine Ehre. Darf ich fragen, was Sie so an diesem Fall interessiert? Wie rasch die Ermittlungen vorangehen? Oh, da können Sie ganz unbesorgt sein. Unsere Polizei ist äußerst kompetent. Gehen wir rein? Der Richter wartet schon. Die haben den Penner aus dem Auto gezerrt und ins Haus geschleppt. War eine Menge Leute da. Aber woher wussten die von dem Termin? Ach, hier weiß jeder alles. Aber wehe, wenn einer was nicht wissen soll. Dieser Bulle, dieser Zwitter, meine ich es. Zwitterleutnant Castro, das gefällt mir. Dieser widerliche kleine Schnösel, der sich hier wie ein größenwahnsinniger Provinzfürst aufführt. Vorladungen, Geldbußen, Einsperren, Schikane. Das ist ein Element. Und dieser Zwitter hat dem Untersuchungsrichter alles fein säuberlich erklärt. Als habe er höchstpersönlich Schmiere gestanden. Dieb kommt ins Haus, räumt ab, wird von Lanterne überrascht, kriegt Panik, sticht zu. Aber der Richter hört gar nicht zu. Plötzlich sieht er mich. Wer sind Sie? Fanny Walter, sage ich. Journalistin vom Matin. Keine Journalisten, sagt er. Ich mache hier nur meine Arbeit, Monsieur. Keine Journalisten, habe ich gesagt. Und was ist mit der Pressefreiheit, frage ich. Die können sich an den Hut stecken. Raus, brüllt er. Für den Anfang gar nicht schlecht. Na, wie läuft's denn, Kumpel? Oh, bestens. Was ist denn hier los heute? Also, in deiner Haut möchte ich nicht stecken, Pierre. Soll ich dir die Fresse polieren? Jetzt mal sachte, Jungs. Der Tote war ein Unfall. Kapiert? Halt die Schnauze. Ja, ist ja schon gut. Ich bitte um Ruhe. Da. Darf neben unserem Bruder, einer von den Obermackern aus Paris. Danke. Das Groupement gibt einen aus danach. Chers amis, heute möchte ich euch einen Mann vorstellen, der als Generalsekretär eine Menge geleistet hat. Für uns und unser Groupement. Einen Mann, der extra aus Paris gekommen ist, um uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Voilà, Bruno Notter! Merci, merci. Bonsoir, Monsieur, mes amis. Euer Ortsvorsitzender Ernest Bourdin hat mir erzählt, dass ihr ein Problem habt. Euer Kamerad, Jules Lesdiguières, den ich selbst sehr schätze, soll einen Juden umgebracht haben. Aber er ist zum Sündenbock gemacht worden. Genau. Durch eine Regierung, die sich von den Multinationalen, von den Großunternehmen und vom ausländischen Kapital knebeln und fesseln lässt. Durch eine Regierung, die Asylanten und Nichtstuer unterstützt, auf unsere Kosten. Und durch eine Regierung, die die Unternehmen durch ihre horrenden Steuern in den Bankrott treibt. Wie viele Pleiten, wie viele Katastrophen müssen wir noch erleben, damit die da oben in Paris endlich kapieren, dass wir Franzosen die Schnauze voll haben. Wir wollen keine Ausländer mehr bezahlen. Wir wollen nicht mehr in der Unsicherheit leben. Wir wollen nicht mehr, dass uns Brüssel seine Gesetze diktiert. Und was nun unseren Freund Jules Lesdiguières anlangt, so hat er für seine Tat bezahlt, die sicher nicht gut zu heißen ist. Was aber nicht heißt, dass sie unter den gegebenen Umständen nicht verständlich wäre. Und nun sollen Freunde von Jules aus Rache diesen Lehrer Lanterne umgebracht haben. Das muss man sich mal vorstellen, mes camarades. Das ist eine infame Lüge. Wie Wir werden diese Ungeheuerlichkeiten nicht mehr hinnehmen. Wir werden es nicht mehr zulassen, dass unser Mouvement des Indépendants in den Dreck gezogen wird. Und? Weißt du schon das Neueste? Na, schieß los. Wir haben Besuch. Von der Paparazzi aus Paris. Von einer was? Einer Zeitungszicke. Wir sind ihr doch begegnet. Bis wir wo? Im Bistro. Mit dem Ziegenheini, seiner Schnepfe und dem Kleinen. Gleich zu gleich gesellt sich gern. Oder? Scheiße. Und was jetzt? Alles in Butter. Castor hat den Durchblick. Der Richter weiß, was er tut. Und wenn wir der Kleinen aus Paris ein bisschen einheizen? Na, ich weiß nicht. Vielleicht erst mal nicht zu sehr auf den Putz hauen. Was kriegen Sie für die Telefonate, Madame? 4380. Ah, guten Tag, Mademoiselle. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Sie an, Herr Bürgermeister. Das Restgeld, Madame. Danke. Ich hoffe, Sie berichten keine bösen Sachen über uns nach Paris. Gäbe es einen Anlass? Na ja, der Untersuchungsrichter war nicht sehr kooperativ. Vielleicht hat er was zu verbergen. Völlig unmöglich. Wissen Sie, bei uns hier in der Provinz ist es so, dass alles, was aus Paris kommt, erstmal misstrauisch beäugt wird. Auch wenn es keinen Grund gibt? Sie machen trotzdem weiter? Ach, sagen wir, ich möchte wissen, wie Sie hier weitermachen. Die Ermittlungen scheinen mir etwas schlampig geführt. Hat er ein Geständnis abgelegt, Ihr Landstreicher? Noch nicht, aber es spricht einiges gegen ihn. Ah, zum Beispiel? Ein Wiederholungstäter, ein Dieb, Polizei bekannt. Lieutenant Castor hat mir gesagt, er hat Beweise in der Hand. Beweise? Also, das bleibt unter uns, nicht wahr? Man hat bei dem Verdächtigen ein Buch gefunden, das dem Lehrer gehörte, ein Geographiebuch. Ja, und? Ein Geographiebuch und den Personalausweis des Lehrers. Glauben Sie, das reicht nicht? Naja, wenn Sie meinen. Sehen Sie. Ihr Faxgerät funktioniert. Ich möchte ein paar Seiten loswerden. Da drüben, Madame. Ah ja, danke. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Sie faxen einen Artikel. Pardon? Sie halten mich für neugierig, ich weiß. Aber Sie müssen verstehen. Ich will nicht, dass hier schmutzige Wäsche gewaschen wird. Und das heißt? Das heißt, dass wir keine Lust haben, für Paris als Zielscheibe herzuhalten. Morde passieren alle Tage und überall. Warum also gerade wir? Was suchen Sie bei uns? Herr Bürgermeister, Sie sind das Oberhaupt dieser Stadt. Und als solches haben Sie die französische Verfassung zu respektieren. Klar? Ich bin Journalistin mit Presseausweis, klar? Ja, ich... Und wenn ich genaueres wissen will über den Tod dieses Lehrers, dann haben Sie nicht das Recht, mich in meiner Arbeit zu behindern. Ist auch das klar, Herr Bürgermeister? Auf alle Fälle werde ich es nicht dulden, dass Sie Unwahrheiten über irgendjemanden von uns verbreiten. Unwahrheiten? Ich werde nur meine Arbeit machen. Setz dich, Gurtin. Wir müssen reden. Wo brennt's denn, Raska? Ich muss Inventur machen. Außerdem kommt morgen ein Vertreter und du holst mich mitten aus meiner Arbeit weg. Ich habe mit der Journalistin aus Paris geredet. Sie hat einen Artikel an ihr Blatt gefaxt. Ja, und? Du weißt, dass sie wegen dem Mord an dem Lehrer hier ist. Ich habe sowas läuten hören, ja? Mensch, Gordon, du glaubst doch selber nicht, dass der Landstreicher den Lehrer kalt gemacht hat. Den Burschen kenne ich seit ewig. Der kommt und geht, klaut mal einen Huhn, ein paar Äpfel, aber das ist auch alles. Na, dann war es eben nicht. Was hab ich damit zu tun? Und wenn es ein paar von deinen Leuten war? Oh, also du bist krank, mein Lieber. Wer hat dem Lehrer die anonymen Briefe geschickt? Das war, um ihm ein bisschen Angst zu machen. Das will ich hoffen, Gordon. Bloß, um ihm Angst zu machen. Also was redest du bloß für einen Stuss? Und wenn es nicht deine Leute waren, wer dann? Woher soll ich das wissen? Castor ist dran an der Sache. Das ist seine Arbeit, nicht die meine. Du weißt, dass uns Paris seit den letzten Wahlen auf dem Kieker hat. Ein einziger Schnitzer und die machen Hackfleisch aus uns. Was faselst du da? Dass es Jungs von hier sein sollen, die diesen Lehrer abgestochen haben? Ja, hast du sie nicht mehr alle? Wir haben ihm ein bisschen gedroht, na und? Für einen solchen Idioten wie diesen Lediger macht sich doch keiner die Hände schmutzig. Ein Steuerfahnder umlegen, der auch noch Dreifüßer heißt und das auch noch ausposaunen. Also dämlicher geht's wirklich nicht. Davon weiß ich nichts. Aber eines weiß ich, dass der Landstreicher mit der Sache nichts zu tun hat. Ja, und? Du kennst deine Leute. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass diese Zeitungszicke, wenn sie weiter bei uns herumschnüffelt, auch was finden wird. Das schwöre ich dir. Ja, dann schwör mal schon. Gut, wenn einer von deinen Leuten den Lehrer auf dem Gewissen hat, dann kannst du deinem Job als Ortsvorsitzender des Groupement de Commerçants AD sagen. Dann lässt dich dein Obermacker aus Paris fallen wie eine heiße Kartoffel. Im Garten, im Gras, in der Sonne, im Glück? Naja, im Glück ist Jan. Er spielt mit den Ziegen, er spielt mit einem Ball, er spielt mit seinen Zehen auf der Decke neben mir. Hier, mein Artikel, Mathe. Bertrands Freund, der Lehrer, ist tot. Der Mörder läuft frei rum. Und wir drehen hier Däumchen. Es tut gut. Ich meine, wie du bei Bernard schreibst. Es ist schwer, mit seinem Tod umzugehen. Mit dieser Art von Tod. Ich glaube, wir gehen fort von hier. Wir wollen nicht, dass Jan unter Mördern aufwächst. Was meinst du? Wer könnte es gewesen sein? Weißt du, eigentlich sind uns die Leute hier sehr fremd geblieben. Am Anfang haben wir Kontakt gesucht, aber das haben wir bald aufgegeben. Sie wollen uns draußen haben und wir sind draußen. Und als wir dann Schilder aufstellten, dass Jagen auf unserem Land unerwünscht ist, da war der Teufel los. Sie kamen so nah wie möglich ans Haus und ballerten in der Gegend rum. Damals hat sich Bertrand seinen Waffenschein und seine Jagderlaubnis besorgt. Was ist mit diesem Groupement de Commerçants? Das sind Ultrarechte, unterstützt von vielen Rathäusern hier in der Gegend. Und das Mouvement National, die Rechtsradikalen? Die vom Mouvement National, vom Groupement und vom Jagdverein. Ein Herz und eine Seele. Bei den letzten Wahlen haben die drei zusammen agiert, das hättest du sehen sollen. Ja. Gegen die hatte dieser arme Steuerfahnder, der auch noch drei Füß hieß, überhaupt keine Chance. Und der ermordete Lehrer? Bernard. Bernard war in einer Anti-Jagd-Bewegung. Und in einer Bewegung gegen die Ultras war er auch. Außerdem war er Öko, versuchte den Bauern beizubringen, dass sie ihr Land nicht mit Chemie vergiften. Das passt ihnen nicht. Und ihr beide? Bevor Jan geboren wurde, haben wir Bernard überall hin begleitet. Aber dann habe ich zu meinem Mann gesagt, dass Jan mit einem toten Vater und einer toten Mutter nicht viel anfangen könnte. Da haben wir uns etwas zurückgezogen. Was wünschen Sie, Mademoiselle? Einige Auskünfte, Lieutenant. Also, zuerst wurde Victor Dreyfus ermordet, danach der Lehrer Lanterne. Ich sehe nicht den geringsten Zusammenhang. Ich schon. Das zu untersuchen ist Sache der Polizei. Ich habe erfahren, dass Lanterne bei manchen Leuten nicht sehr beliebt war. Wie kommen Sie darauf? Er hat Drohbriefe bekommen, Lieutenant. Und wenn einer Drohbriefe bekommt und kurz darauf ermordet wird, könnte es doch einen Zusammenhang geben, oder? Sie schnüffeln wohl gern bei uns rum, nicht wahr? Ach, sehen Sie. Ich betreue bei meiner Zeitung eine Rubrik, die sich im Namen des Gesetzes nennt. Ich möchte die Wahrheit über diesen Mord wissen. Und ob der Landstreicher wirklich der Mörder ist. Ich kann Sie natürlich nicht daran hindern, Ihre Rubrik zu betreuen, Mademoiselle. Wie war doch gleich der Name? Walter. Aber ich kann verhindern, dass Sie der Polizei ins Geschäft pfuschen. Na gut, Sie recherchieren auf Ihre Weise, aber wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen meine Mitbürger nicht sonderlich behilflich sind. Sie können gehen, Mademoiselle. Wie war doch gleich der Name? Walter? Doch nicht aus England, oder? Ich mache nur meine Arbeit. Selbstverständlich. Ich auch. Ich bin Polizeibeamter und Sie sind zu Besuch bei uns. Ob Sie Journalistin sind oder Maronenverkäuferin, geht mich nichts an. Nur in beiden Fällen sollten Sie auf der Hut sein. Bist du's, Robert? Was ist denn los, Grigri? Ich mach mir Sorgen. Dann mach Urlaub, Mann. Ist dir scheißegal, was? Mann, ich hab zu tun. Als Pierre den Lehrer... Du weißt schon. Und als wir da rausgingen, wurde im Haus gegenüber ein Stück Vorhang gelüpft und fiel sofort wieder runter. Grigri, die haben ihn, den Mörder. Und der Bürgermeister hat diese Journalistin am Hals. Bumst er sie? Sie löchert ihn, nicht umgekehrt. Wir müssen uns totstellen. Grigri, totstellen. Blöd, Mann. Totstellen. Hey, Jean, dem Peugeot müssen die Bremsen nachgestellt werden. Muss was erledigen. Bin gleich wieder da. Mit Ohren, bis wir selber in der Scheiße sitzen. Ah, Ziegenheini, seine Bruchbude. Hat doch glatt diese Journalistenratte aus Paris kommen lassen. Dreckskerl. Gartentür offen. Na, mal sehen. Seine junge, hübsche Alte trägt Shorts. So kurz und geil, dass der ganz schummrig wird. Und geht ins Haus. Na, Kleiner? Hast es dir ja richtig gemütlich gemacht hier auf der Decke, hm? Bist ja ein ganz hübscher. Was wollen Sie hier? Eine süße kleine Kröte, die du da hast. Was Sie hier wollen? Hast ja ein ganz heißes Höschen an. Wirst dich noch erkälten. Hauen Sie ab. Denn dein Mann nicht da? Raus! Er hat diese Journalistin antanzen lassen, weiß? Das geht Sie nicht an. Ziemlich einsam, die Gegend hier. Komm, Jan. Komm. Komm, wir gehen rein. Komm. Schwein! Drecksack! Wäre doch schade, wenn deinem Kleinen was passiert. Oder? Einmal hat dieser Grigri ein Rehkitz angeschossen. Drüben am Fluss, in der Schlucht. Bertrand, ich bitte dich. Ich war zufällig dort. Das war vor 3-4 Jahren. Das arme Tierchen krümmte sich. Und dieser Grigri wusste genau, was ihm blühte, wenn ihn die Wildhüter erwischten. Also hat er dem Kitz einfach den Bauch aufgeschlitzt. Bei lebendigem Leibe. Oh, hör auf damit, bitte. Es hat ihm Spaß gemacht. Wieso hast du nichts getan? Ich bin fast durchgedreht. Er war bewaffnet, ich nicht. Ich bring den Kleinen zu Bett. Komm, Mutti. Du findest mich feige. Natürlich findest du mich feige. Weißt du, was ich finde? Dass ich die Schnauze voll habe. Von dieser Gegend. Von euch. Ich habe ein friedliches Leben geführt, bis du bei mir reingeschneit bist wie ein Geisteskranker. Was ist nur los mit dieser Gegend hier? Sie treibt die Leute in den Wahnsinn. Ich hab nur die beiden, Jan und Odile. Ich will nicht, dass man ihnen was antut. Und was hab ich damit zu schaffen? Warum hast du mich herkommen lassen? Weil ich, wenn ich diesen Mord an Bernard auch noch akzeptierte, genauso werden würde wie die Killer hier. Seine Nachbarin? Ja, das bin ich. Aber ich weiß nichts. Der Lehrer ist ermordet worden. So. Sind Sie aus Castelvar, Madame... Mademoiselle Lambert. Oh, pardon. Ich bin nicht von hier. Ah. Sie malen, Mademoiselle? Ich erzähle. Eine Staffelei. Ein Bild. Dunkler Hintergrund. Und was? Unten im Bild drei winzige Gestalten, die flüchten. Was erzählen Sie? Da drüben. Das erste Bild lehnt am Buffet. Beige-schwarze Finsternis. Monochrom. Ich male nicht mehr. Seit 2 Wochen bin ich fertig. Und Ihr Nachbar, der Lehrer? Sie zeigt auf die beiden Bilder. Ach so. Es waren 3. 3 Männer. Ich war Gemeindesekretärin in Castelvar 30 Jahre lang. Die Leute hier sind tot. Und ich bin fertig. Aber warum sollen es drei gewesen sein? Ich habe mit Lanternes Nachbarin gesprochen. Mit der verrückten Lambert? Hat sie dir das gesagt? Sie hat es mir gezeigt. Sie hat es gemalt. Ja, sie ist einsam. Sie malt ihre Einsamkeit. Jetzt malt sie nicht mehr. Dann ist sie tot. Sie hat mal einen Freund gehabt vor vielen Jahren. Der ist weg. Sie hat von dem Freund ein uneheliches Kind gehabt, einen Sohn. Der ist auch weg. Vielleicht hat sie jetzt gar nichts mehr. Sie sagt von den anderen, dass sie tot sind. Aber diese Lambert ist nicht tot. Nein, natürlich nicht wirklich. Drei sollen es gewesen sein. Ein kaltblütiger Mord also. Ich muss noch mal mit diesem Boutier reden. Ah, unsere Meisterdetektivin. Uns immer einen Schritt voraus. Wie schön, dass ich Sie treffe. Ich suche Lieutenant Boutier. Ab heute müssen Sie auf ihn verzichten. Leider. Und mit mir Vorlieb nehmen. Was wir natürlich sehr bedauern. Boutier. Schmuckerbursche. Was ist los mit Boutier? Er ist versetzt worden. Nach Marseille. Er reist morgen ab. Was für ein Zufall. Das kann man wohl sagen. Ja, das kann man. Und Ihre Ermittlungen? Le Tellier ist des Mordes verdächtig. Er war es nicht. Ich sag Ihnen doch, sehen Sie, von der kann ich noch viel lernen. Ich habe einen Zeugen. Tatsächlich. Le Tellier hat aber ein Geständnis abgelegt. Sie wissen ganz genau, dass er nicht der Mörder ist. Wenn Sie das in Ihrem Schmierblatt bringen, dann sieht es nicht gut aus für Sie. Wie bitte? Wollen Sie mich bedrohen? Monsieur Gascar, ich muss leider los. Hey, Sie haben mich bedroht? Eine Schnepfe, die halluziniert. Na, hat man sowas schon gehört? Die beiden haben damit geprahlt. Und Sie haben das mitbekommen, ja? Jawohl, Monsieur Lieutenant. Aber warum sollen Sie den Lehrer umgebracht haben? Weil Lady Gere Ihr Freund war. Das ist doch kein Grund. Fernandez. Pierre Fernandez? Ja. Pierre konnte den Lehrer nicht ausstehen. Weil der seinen Schülern erzählte, dass die Neger auch Menschen sind. Und dass es nicht richtig ist, wenn man Tiere umbringt. Einfach so, weil es einem Spaß macht. Naja, lauter so Sachen eben. Aber deshalb legt man doch niemanden um. Der Fischhändler, ich meine Pierre, hat mit dem Messer zugestochen. Das Messer hat er noch. Und wo waren Sie zur Tatzeit? Ich? Bei mir daheim. Sie waren also nicht beteiligt, ja? Ich? Sie wissen, dass man Sie mit Ihren Kameraden zusammen verhören wird. Aber warum denn? Ich tue doch bloß meine Bürgerpflicht, oder? Sie haben aber lange gebraucht, um Sie auf Ihre Bürgerpflicht zu besinnen. Weil Pierre und Robert Kameraden von mir sind. Und ihr seid alle drei in diesem Groupement des Commerçants, stimmt's? Und im Jagdverein, korrekt? Das ist richtig. Also gut. Sie halten vorläufig die Schnauze, verstanden? Wenn Sie auch nur ein Wörtchen von sich geben, dann... Selbstverständlich, Monsieur Lieutenant. Und jetzt verschwinden Sie. Auf Wiedersehen. Hallo, ja. Den Bürgermeister bitte. Castor am Apparat. Ja, danke. Was gibt's, Lieutenant? Eine Scheiße. Eine schlimme Situation, meine ich. Schlimm? Sind Sie allein? Ja. Eben war ein Typ bei mir. Wegen dieser Mordsache, Sie wissen schon. Der Bursche heißt Grégoire Guillaume oder Grigri. Er hat ausgepackt. Mir die Namen gesagt. Hallo. Hören Sie mich? Ja, ich höre. Die Burschen sind im Groupement des Commerçants und im Jagdverein. Und? Ich muss mit ihnen reden. Warum? Sie fragen noch, warum? Castor, ich komme eben aus einer Besprechung mit dem Präfekten. Ja. Es tut sich eine ganze Menge zurzeit, auch in Ihrem Sektor. Beförderungen, Versetzungen, Rückstufungen. Er schätzt Sie, der Präfekt, weil Sie hervorragende Polizeiarbeit leisten. Kommende Woche haben wir ein Essen mit dem Polizeidirektor. Es sieht nicht schlecht für Sie aus, mein Lieber. Und lassen Sie von sich hören, wenn es was Neues gibt. Bertrand und Odile nebenan reden und reden. Naja, sie haben ja auch allen Grund. Erst wird ihr Freund umgebracht und jetzt soll auch noch ein Unschuldiger dafür büßen. Wenn diese Nachbarin nur was sagen würde. Ich war noch mal bei ihr. Nichts aus ihr rauszukriegen. Die Leute hier sind tot. Die Alte ist auch bald tot. Ziemlich depressiv, glaube ich. Was für ein riesiger Mond. Vollmond. Auch deshalb kann ich nicht schlafen. Vollmond. Mördermond. Salut, Gourdin. Salut, Pierre. Hey, ça va? Salut, Robert. Ich habe euch rufen lassen, weil ihr in der Kleine sitzt. Wer? Wir? Was meinst du damit? Ihr wisst exakt, um was es geht. Das Messer ist uns ausgerutscht. Ey, was heißt hier uns? Ihr solltet dem Lehrer Angst machen, sonst nichts. Das haben wir doch. Von kalt machen war nicht die Rede. Ihr sitzt vielleicht in der Scheiße. Wie ich euch da wieder raushole, das weiß der Teufel. Castor und der Bürgermeister sind in Ordnung. Nur, dass euch jemand verpfiffen hat. Was? Uns? Wer? Na, wer denn wohl? Meinst du, Grigri? Dem ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Das glaub ich nicht. Er war doch mit von der Partie. Er hat euch ans Messer geliefert. Castor weiß alles. Und was das Schlimmste ist, ihm sind die Hände gebunden. Ihr sitzt in der Scheiße, Kameraden. Und das heißt Zuchthaus, lebenslänglich. Aber unser Kumpel, Grigri... Euer Kumpel soll das sein? Dass ich nicht lache. Er hat euch reingeritten, euer Kumpel. Verraten und verkauft hat er euch, um seine eigene Haut zu retten. Euer Kumpel, Kameraden, das ist der letzte Abschaum. Aber wir dulden keinen Abschaum in unserer Bewegung. Kameraden, wir sind immer füreinander eingestanden. Immer gerade gestanden für das, was wir tun, ohne Furcht und Tadel. Das ist richtig. Wir haben immer zusammengehalten, in Treu und Glauben. Für unser Groupement, für unser Mouvement National. Stimmt's oder habe ich recht? Stimmt, du hast recht. Naja, und eine Hand wäscht die andere. Ich helfe euch, ihr helft der Bewegung. Opfermut, Kameraden. Jetzt ist unser Opfermut gefragt. Das seid ihr dem Mouvement National schuldig. Es sei denn, ihr scheißt euch selbst an, ihr Vollidioten. Lebenslänglich im Zuchthaus. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Also? Hier geht's lang. Ja, ich fühle mich schon fast wie zu Hause auf diesem Polizeirevier. Warum der uns herzitiert hat? Der Twitter? Keine Ahnung. Werden wir gleich erfahren. Zum Teufel Sie schon wieder. Sie haben uns rufen lassen. Monsieur und Madame Dumont, nicht Sie, Mademoiselle. Lass sie, Castor. Das ist also die Journalistin. Ja, die Zeitungstante aus Paris, ja. Und Sie? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Gourdin, mein Name. Ortsvorsitzender des Groupement des Commerçants. Schatzmeister des Jagdvereins. Was darf's denn sein? Ein Interview vielleicht? Deshalb haben Sie uns rufen lassen. Grégoire Guillaume, auch Grigri genannt, ist im Wald von Clermont ermordet worden. Grigri? Das ist der Kerl, der Odile belästigt hat. Sie haben ihn anscheinend nicht leiden können, diesen Grigri, oder? Stimmt. Aber wenn Sie jetzt auch noch darauf hinaus wollen, dass ich... Ich will auf gar nichts hinaus. Ich will bloß wissen, wo Sie gestern Abend waren. Zwischen 8:30 und 9:00. Soll das ein Witz sein? Wo Sie gewesen sind? In Toulon. Futter für meine Tiere besorgen. War jemand bei Ihnen? Tja. Na? Nein. Sieht nicht gut aus für Sie. Lieutenant, jetzt mal langsam. Wer ermittelt hier? Ich oder wer? Lieutenant, wenn das kein Witz sein soll, dann haben Sie morgen eine ganze Meute Journalisten am Hals. Monsieur Dumont, welches Auto fahren Sie? Ein Lieferwagen. Marke? Renault. Wir haben einen Zeugen, der hat zur Tatzeit einen Lieferwagen Marke Renault am Waldrand von Clermont gesehen. Und Sie haben einen Richter, der die Anklage gegen den Landstreicher hat fallen lassen. So, haben wir das. Sie Dreckschwein, Sie! Dafür werde ich Sie einlochen. Wegen Beamtenbeleidigung. Castor! Das werden Sie nicht tun. Natürlich werde ich das. Und Sie? Sie können so viel Meute antanzen lassen, wie Sie wollen. Sie machen einen groben Fehler, Lieutenant. Weil ich ein grober Mensch bin, Mademoiselle. Sie können dich nicht lange festhalten, Bertrand. Das wird der Untersuchungsrichter entscheiden. Zuerst werden wir uns den Lieferwagen vornehmen, dann das Alibi von Monsieur, falls er überhaupt eins hat. Dafür brauchen wir 48 Stunden, dann sehen wir weiter. Damit kommen Sie nicht durch. Mademoiselle, beruhigen Sie sich. Ich muss doch auch mal meinen kleinen Spaß haben. Abführen, bitte. Monsieur Gourdin? Oh, Mademoiselle. Ich muss Sie etwas fragen. Wenn es unbedingt sein muss. Gehörte dieser Cri-Cri Ihrem Groupement an? In der Tat. Was war das für einer? Möchten Sie was trinken? Jean, zwei Ricard. Ich trinke keinen Ricard. Auch das noch. Also was? Ein Café Noir. Jean, ein Ricard, ein Café Noir. Sie sind also diese Journalistin. Und jetzt wollen Sie mich ausquetschen, was? Mir Löcher in den Bauch fragen. Warum sind Sie so informationsgeil? Das kann ins Auge gehen. Sie kannten diesen Cri-Cri? Ja, wir waren öfter zusammen jagen. War kein Kind von Traurigkeit, der gute Cri-Cri. Wer kann ihn umgebracht haben? Alle mochten Cri-Cri. Der war sein Geld wert. Cri-Cri war ein feiner Bursche. Soweit ich weiß, hat ihm das Urteil im Lediguière-Prozess überhaupt nicht gefallen. Nicht nur ihm. Ich selbst, Mademoiselle, so wahr ich hier sitze. Ich habe geweint, als ich erfuhr, dass man Lediguière zu 12 Jahren verdonnert hat. Ja, ich habe geweint. Und wegen dem ermordeten Steuerfahnder haben Sie nicht geweint? Was? Was haben Sie gesagt? Ob Sie wegen dem ermordeten Steuerfahnder nicht geweint haben. So, jetzt will ich Ihnen mal etwas sagen. Ich weiß genau, was Sie da oben in Paris denken. Für Sie sind wir die rechtsradikale Pest. Rassisten sind wir, habe ich recht? Und vielleicht sind wir das auch ein bisschen, verehrtes Fräulein. Ja, ein bisschen rechts und ein bisschen Mord. Das geht alles zusammen. Dieser Steuerfahnder, der wurde nicht umgebracht, weil er Jude war. Der wurde kalt gemacht, weil er zu mächtig war. Ich habe sie gekannt, die beiden Geschäftsleute, die er in den Selbstmord getrieben hat. Gut gekannt, sehr gut gekannt sogar. Das waren Freunde von mir, ehrbare Bürger. Verstehen Sie das? Und Steuerbetrüger. Naja, das war's dann. Aber eins sage ich Ihnen. Schreiben Sie nichts Unrechtes über unseren Cri-Cri. Sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Bertrand! Bertrand! Haben Sie dich gut behandelt und haben Sie dir zu essen gegeben? Mein Gott, mein eigener Mann im Gefängnis. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Alles in Ordnung hier? Wie geht's dem Kleinen? Es ist alles in Ordnung, Bertrand. Du Lieber, mein Lieber, mein Lieber. Also jetzt ist aber genug geschäkert, Kinder, ja? Ihr tut ja fast so, als hätte er Jahre auf der Teufelsinsel verbracht. Komm, gehen wir rein. Wo ist Jan? Er schläft. Er hat nach Papa gefragt. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich hab Durst. Das tut gut. Also, die haben nichts in der Hand gegen mich. Diese Idioten. Sie schikanieren uns, aber warum? Weil wir sie allmählich in die Enge treiben. Wen? Das frage ich mich auch. Ich hab es satt, Bertrand. Ich will weg von hier. Ich kann nicht mehr. Aber ich lasse mich nicht einsperren wegen nichts und wieder nichts. Bertrand. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, Odile. Ich habe in meiner Untersuchungshaft was Leuten hören, dass dieser Cri-Cri von seinen eigenen Leuten umgebracht worden sein soll. Von seinen eigenen Leuten? Ja, soll sie verpfiffen haben. Bei wem? Oh, was weiß ich, beim Bürgermeister, bei diesem Gourdin oder bei unserem Zwitter. Aber weshalb hat er dich dann eingesperrt? Er wollte seinen kleinen Spaß haben. Seinen kleinen Spaß? Hat er mir selbst zugeflüstert. Ein Bulle will seinen kleinen Spaß. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann nicht mehr. Ist ziemlich fertig, deine Süße. Was sollen wir tun? Dieses Groupement de Commerçants, der Bürgermeister, der Jagdverein, die stecken doch alle unter einer Decke. Und jemand von denen hat Cri-Cris Mörder angeheuert. Wenn wir den richtigen Renault-Lieferwagen finden, kommen wir an die Mörder ran. Und wenn wir an die rankommen, dann wird die Sache interessant. Lieutenant, ich bräuchte eine Liste mit den Renault-Lieferwagen, die vom gleichen Typ sind wie der Wagen, den Ihr Zeuge gesichtet haben soll. Kommt nicht in Frage. An Privatpersonen keine Listen. Es sieht nicht gut aus für Sie, Lieutenant. Wenn Sie mir eine Dienstaufsichtsbeschwerde anhängen wollen, nur zu. Aber nein. Ich finde, es wird Zeit, dass wir kooperieren. Nichts dagegen zu sagen. Sehen Sie, ich kenne die Leute hier in der Gegend. Einen kaltblütigen Mord haben wir noch nie gehabt. Zwei Morde, Lieutenant. Und nicht die geringste Spur. Außer einem Landstreicher und einem Ziegenzüchter. Sie sind sehr witzig, Mademoiselle. Warum hat man bloß diesen Werkstattbesitzer beseitigt? Um ihn mundtot zu machen, weil er wusste, wer den Lehrer umgebracht hat. Castor, entweder Sie wissen was, oder Sie haben Angst. Mademoiselle Walter, Sie sind eine Hornisse. Im falschen Nest. In einem Mördernest? Verschwinden Sie, Mademoiselle. Hören Sie, verschwinden Sie und lassen Sie sich nie wieder blicken. Haben Sie mich verstanden? Lieutenant, Sie sollten sich jetzt hübsch warm anziehen. Und? Was hat er gesagt? Der Mann ist kurz zum Ausflippen. Ein Bulle kurz zum Ausflippen ist gefährlich. Und jetzt? Ich weiß nicht. Der Typ hat Angst. Wird was unternehmen. Was genau hängt davon ab, wie weit er mit drin steckt. Irgendwas liegt in der Luft. Du meinst, abwarten? Abwarten im Hornissennest. Nett, dass Sie vorbeischauen, Lieutenant. Auch ein Gläschen? Nein, danke. Ach, Sie sind doch nicht im Dienst. Was wissen Sie über diesen Grégoire Guillaume, diesen Grigri? Wie meinen Sie das? Ein Freund von Ihnen? Ja, ich kenne ihn von Versammlungen. Jemand, der einen Hass auf ihn hatte? Grigri war ein prima Kerl. Mitglied im Groupement und dem Jagdverein. Ja, war er auch, ja. Wer waren seine besten Freunde? Grigri hatte viele Freunde. Wer, Gourdin? Wer hat den Lehrer auf dem Gewissen? Also, woher soll ich das wissen? Wer, Gourdin? Ich weiß wirklich nicht, was Sie wollen. Gourdin, wer? Dieser Grigri vielleicht. Und wer noch? Ja, was noch wer? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass es dieser Grigri war. Und wer hat diesen Grigri kalt gemacht? Das weiß ich doch nicht. Wenn das Ihre Leute waren, Gourdin, dann sind Sie geliefert. Sie mit Ihrem Groupement, Ihrem Mouvement, Ihrem Jagdverein. Aber ich weiß wirklich nichts. Wenn Ihnen wieder was einfällt, Anruf genug. Hey, Robert, schöner Dinger. Was ist denn los, Gourdin? Wo ist Pierre? Bist du blind? Da drüben hockt er. Pierre, komm mal rüber. Was ist? Sind wir unter uns? Mein Lehrling hat heute frei. Also, die schießen sich ein auf euch. Dann ballern wir eben zurück. Zu spät, mon ami. Da ist Netz schon wieder los. Ich muss euch aus der Schusslinie bringen. Was soll das heißen? Dieser Castor hat Lunte gerochen. Den wickelst du doch um den kleinen Finger. Und der Bürgermeister hält dir die Stange, Gourdin. Ohne dich ist er nichts. Wenn hier jemand um den kleinen Finger gewickelt wird, dann unser Lieutenant. Und von wem? Von dieser Zeitungszicke. Woher weißt du das? Vom Lieutenant selbst. Er hat Schiss. Ach du liebe Scheiße. Aber unser Groupement steht hinter euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Also jetzt sind sie alle weg vom Fenster. Der Dreifüß ist weg, der Lehrer ist weg, der Verräter Grigri ist weg und ihr müsst auch weg. Was müssen wir? Sag das noch einmal, Gourdin. Also, verreisen müsst ihr, Kameraden. Hört ihr mir denn nicht zu? Ich muss euch aus der Schusslinie kriegen. Aus dem Verkehr ziehen, das bin ich dem Groupement schuldig. Und euch bin ich das auch schuldig und mir selber ebenfalls, Kameraden. Gourdin, wenn du uns reinlegen willst. Ich will euch doch nicht reinlegen. Ich habe euch niemals reingelegt. Ich kann euch nur nicht auffliegen lassen. Wir müssen jetzt zusammenhalten wie Pech und Schwefel, Kameraden. Ihr müsst verschwinden, die Tapete wechseln, Urlaub machen, sonst was. Habt ihr mich endlich verstanden? Und wer soll das bezahlen? Das Groupement übernimmt die Kosten. Alles. Nur ein paar Wochen, mes amis. Und ich habe alles hier in Ordnung gebracht. Ihr nehmt den Bus jetzt nach Marseille. Dort kriegt ihr weitere Instruktionen aus unserem Büro. Hier sind die Bustickets. In einem halben Jahr sehen wir uns wieder. In alter Frische. Und danke für euren Einsatz. Ihr wart wirklich klasse. Salut, mes Kamerad. Sie wollten mich sprechen. Setzen Sie sich, mein Lieber. Worum geht es? Versetzung? Beförderung, Lieutenant? Beförderung? Sie sind zum Kommissär avanciert. Der Präfekt hat mich heute Morgen angerufen. Das freut mich, Herr Bürgermeister, ich... Ja, wir hätten Sie gerne hier behalten, Ihre unschätzbaren Dienste, Sie wissen schon. Wie meinen? Oh, harter Zugriff, nicht locker lassen, manchmal übers Ziel hinaus, aber das muss sein, das Leben ist so. Und wohin soll's gehen? Nizza, Côte d'Azur. Das... Hätten Sie nicht gedacht, was? Ehrlich gesagt, nein. Ja. Der Schreibtisch, den Sie zurücklassen, ist sauber? Wieso sauber? Ich hab... Ich werde ihn so sauber zurücklassen, dass ich meinen Nachfolger ungestört einarbeiten kann. Na, dann sind wir uns ja einig, Kommissar Castor. Wien. Zwei französische Landsleute aus dem Städtchen Castelvar im Midi sind in der österreichischen Hauptstadt ums Leben gekommen. Beim Verlassen eines Nachtlokals wurden sie von unbekannten Tätern überfallen und tödlich verletzt. Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf die Wiener Skinhead-Szene, da die Rechtsradikalen in dieser Stadt stark vertreten sind. Und nun zum Fußball. Ah, eine Ansichtspostkarte aus Apulien. Liebe Fanny, wir sind hier weit im Süden gelandet. Wir haben neu angefangen. Wir denken oft an dich. Besuch uns mal. Sei von Herzen umarmt. Bertrand, Odile und Jan. Regionale Nachrichten. Ah, Castelvar. Gestern wurde Françoise Lambert, die 35 Jahre lang als Sekretärin im Rathaus von Castelvar tätig war, erhängt in ihrem Garten aufgefunden. Makabres Detail: Der Körper der Toten war von Krähen, die in der Region weit verbreitet sind, attackiert und übel zugerichtet worden. Bellende Hunde beißen. Von Maud Tabachnik. Übersetzung aus dem Französischen und Hörspielbearbeitung Edwin Ortmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Fanny Walter, Barbara Rudnick. Bertrand, Christian Redl. Odile, Sascha X. Castor, Andreas Pietschmann. Gourdin, Michael Lucke. Raska, Walter Gontermann. Grigri, Alexander Hauff. Pierre, Volker Lippmann. Robert, Andreas Grötzinger. In weiteren Rollen: Richard Hucke, Jochen Kolenda, Ulrike Prager, Peter Schröder, Christa Strobel-Mertins, Karl-Heinz Tafel und Leopold von Verschür. Technische Realisation: Günter Kasper. Regieassistenz: Sebastian Koh. Regie: Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.